Paw Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Die Meerfellfreunde. Es war dunkel in der Abenteuerbucht. Nur der Vollmond stand hoch am Himmel und tauchte alles in ein warmes, goldenes Licht. Ryder und die Fellfreunde hatten beschlossen, die Nacht am Strand zu verbringen. Die Zelte waren schon aufgebaut und nun saßen alle um ein flackerndes Lagerfeuer herum. Greift zu, meine Freunde. Frisch gegrillte Würste. Danke, Ryder. Ryder, willst du wirklich keine Hundebratwurst probieren? Die ist total lecker. Danke, Rubble, aber ich esse lieber die normale Bratwurst. Ryder legte eine Bratwurst in ein aufgeschnittenes Brötchen. Und jetzt bekam auch Captain Tollpatsch Hunger, der den Fellfreunden beim Zelten Gesellschaft leistete. Oh, bekomme ich auch eine brutzelnde Bratwurst? Ja, aber gern, Captain Tollpatsch. Ich glaube aber, die ist eher was für Hunde. Aber der Captain ließ sich bereits die Hundebratwurst schmecken. Ryder, das ist eine wahnsinnig würzige, wohlschmeckende Wurst. Na, wenn das so ist, nehmen Sie sich so viel Sie wollen. Aber nicht zu viele, sonst werden Sie noch ein Hund. Ich glaube, es ist alles möglich unter diesem magischen Meermond. Der Vollmond leuchtete in dieser Nacht wirklich besonders hell. Ja, da fällt mir das Märchen von den Meerfellfreunden ein. Mehr was? Was ist ein Meerfellfreund? Weißt du das nicht? Ein Meerfellfreund sieht aus wie ein Hund, hat aber als Hinterteil eine Fischflosse. Und im Märchen heißt es, wenn der Vollmond genau dann aufgeht, wenn die Sonne untergeht, so wie heute Nacht, ist er ein magischer Meermond und wenn man einen Meerfellfreund berührt, wird man selbst einer. Aber nur für eine Nacht, nur bis die Sonne wieder aufgeht. Wenn das wirklich wahr sein sollte, dann ist das möglicherweise der mordsmäßige magische Meerfellfreunde-Mond. Magischer Meerfellfreunde-Mond. Tja, wer's glaubt. Haben Sie schon mal einen Meerfellfreund gesehen, Captain? Oh ja, einmal hat es geklappt. Vor vielen Monden hatte ich einen magisch-mysteriösen, mystisch-monströsen Meerfellfreunde-Moment. Wahnsinn! Der magische Meermond stand riesengroß am Himmel und strahlte sonnenhell. Der Captain sah auf das Wasser hinaus, in dem sich der Vollmond spiegelte, und erinnerte sich, wie er damals mit einem kleinen Boot hinaus aufs Meer gefahren war. Auf einmal sah ich etwas springen und spritzen. Einen Seeotter? Oder einen Seehund? Ich bin näher herangesegelt und dann sah ich etwas, das das Hinterteil von einem Fisch und den Kopf eines Hundes hatte. Das Wesen ist gleich wieder abgetaucht, aber ich hörte noch, wie es ein wunderschönes Lied sang. Der magische Meerfellfreund. Ich brauchte nur noch einen Beweis dafür, dass es ihn gibt. Also hatte der Captain versucht, den Meerfellfreund zu fotografieren. Aber der war immer ein bisschen schneller gewesen. Meerfellfreund, komm zurück! Aber der Meerfellfreund war fort und Captain Tollpatsch behielt nur ein Foto. Von seinem Daumen und den Umrissen einer Flosse dahinter. Auf jeden Fall ein fantastisches Flossenfoto. Ein tolles Foto. So, ich sehe nur einen Daumen. Ich wollte immer schon mal ein Meerfellfreund sein. Ich wäre auch gern mal ein Meerfellfreund, wenn ich dabei nicht nass werden muss. Rocky war nämlich sehr wasserscheu. Also, ich weiß nicht. Chase sah sich das Foto noch einmal genauer an. Könnte das nicht die Flosse von einem Walross sein? Es gibt keine Fotos von Meerfellfreunden. Keiner weiß, wie sie aussehen. Vielleicht ist das was anderes. Vielleicht ist dieses Bild nicht der beste Beweis, aber ich weiß, dass ich in einer magischen Meermondnacht einen Meerfellfreund gesehen habe. Und vielleicht haben wir heute Nacht auch dieses Glück. Ein Meerfellfreund sehen wäre toll. Ein Meerfellfreund sein wäre toll. Ja, das wäre toll. Doch Rubble war plötzlich furchtbar müde und legte den Kopf auf seine Pfoten. Es ist schon spät. Wir sollten lieber von Meerfellfreunden träumen. Gute Nacht, Fellfreunde. Gute Nacht, Weiler. Gute Nacht, Captain Tollpatsch. Schlaft gut. Alle verschwanden in ihren Zelten. Nur der Captain legte sich in die Hängematte, die er zwischen zwei Palmen aufgespannt hatte. Wenig später waren alle eingeschlafen. Jedenfalls fast alle. Sky, bist du noch wach? Ja, weißt du, ich denke immer noch an den Meerfellfreund. Ich auch. Wollen wir wach bleiben? Vielleicht sehen wir ihn ja. Oh ja. Sky und Zuma liefen leise zum Wasser und setzten sich ans Ufer, wo sich der Mond in den Wellen spiegelte. Doch so langsam fielen auch ihnen die Augen zu. Bis Zuma plötzlich hochschreckte. Sky, wach auf! Was ist? Ich habe den Meerfellfreund gehört. Jedenfalls glaube ich, dass ich ihn gehört habe. Hört sich an, als ob jemand singt. Auf einmal waren beide wieder hellwach. Und dann tauchte etwas im Wasser auf, machte einen Sprung und tauchte wieder ab. Dann stimmt es also. Aber Captain Tollpatsch hat gesagt, der Meerfellfreund hat schön gesungen. Das klingt traurig. Ja, ich glaube, er braucht Hilfe. Zuma und Sky überlegten nicht länger. Sie mussten sofort den anderen Bescheid sagen. Dass sie dabei gegen die Hängematte von Captain Tollpatsch stießen, bemerkten sie gar nicht. Leider! Captain Tollpatsch! Aufwachen! Sky, Zuma, was ist denn los? Stell dir mal vor! Wir haben den Meerfellfreund gesehen! Was, wirklich? Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Mir geht's gut. Den Meerfellfreund? Was? Wo? Kann mal bitte einer das Licht anmachen? Schnell nahm Ryder der kleinen Bulldogge ihre Schlafmaske ab. Danke, Ryder! Wo? Draußen auf dem Meer. Wir glauben, dass er Hilfe braucht. Na gut, dann kommt mal mit. Auf geht's. Aufgeregt flitzten alle zum Ufer und starrten auf das Meer hinaus. Also ich sehe nichts. Hä? Oder doch? Da ist er doch. Nein, das war nur ein Delfin. Seht ihr? Aber ich habe ihn doch gesehen. Ja, wir haben... Wir dachten, dass wir ihn gesehen haben. Ich glaube, das habt ihr vielleicht nur geträumt. Also dann, meine Freunde, ab ins Bett. Aber der Captain zögerte. Dieses Mal ist der Meermond märchenhaft magisch. Doch dann lief er Ryder hinterher. Nur Zuma und Sky rührten sich nicht. Und Rocky auch nicht. Habt ihr den Meerfellfreund wirklich gesehen? Glaubst du daran, dass es den Meerfellfreund gibt? Es war immer mein Traum, einem zu begegnen. Und es wäre so schön, mal mit einem zu schwimmen. Du wäschst dir ja noch nicht mal die Pfoten. Ja, das stimmt. Hast du Lust, mit uns zu warten? Vielleicht sehen wir den Meerfellfreund. Ja. Was, wirklich? Cool. Zuma, Rocky und Sky kuschelten sich in den Sand. Das wird bestimmt eine lange Nacht. Naja, für Rocky bestimmt nicht. Wir können ihn ja wecken, wenn wir den Meerfellfreund sehen. Zumas Blick fiel auf sein gelbes Paddleboard, das am Strand lag. Und das brachte den kleinen Labrador auf eine Idee. Wir wissen genau, was wir gesehen haben. Komm, wir fahren raus und beweisen es. Ja, Paddleboardfahren macht Spaß. Ohne zu zögern sprangen die beiden auf das Board und trieben aufs Meer hinaus. Siehst du den Meerfellfreund? Nein. Aber ich höre ihn. Du auch? Neben ihnen sprang etwas aus dem Wasser. Es hatte einen Hundekopf. Das! Und einen Flossenschwanz. Das ist ein Meerfellfreund! Wow! Der Meerfellfreund streckte genau neben dem Board seinen Kopf aus dem Wasser. Hallo, ich bin Sky. Und ich bin Zuma. Der Meerfellfreund legte seine Pfoten auf das Board. Was machst du? Und schob es weiter hinaus. Wo bringst du uns denn hin? Ist was passiert, Meerfellfreund? Brauchst du unsere Hilfe? Doch da lagen die beiden bereits im Wasser. Hey! Vorsichtig berührte der Meerfellfreund mit seiner Nase die Nasen der beiden. Goldene Punkte schwirrten durch die Luft, als sich die beiden unter dem Licht des magischen Mondes verwandelten. Wir haben Schwänze! Sky, wir sind Hunde und Hunde haben einen Schwanz. Nein, den ich meine, haben Hunde nicht. Wir haben Flossen! Wir sind Meerfellfreunde! Genau wie in dem Märchen! Ich bin ein Meerfellfreund! Ausgelassen tobten die Freunde durchs Wasser. Wahnsinn! Ja! Ja! Das ist toll! Jetzt bin ich auch noch der Schwimmhund! Wo ist unser Meerfellfreund? Der war nirgends zu sehen. Also tauchten Zuma und Sky ab. Und dort entdeckten sie ihn. Er schwamm auf der Stelle und schien sehr aufgeregt zu sein. Zuma! Vielleicht hat er Meerfellfreunde aus uns gemacht, weil er unsere Hilfe braucht, ganz tief unten im Meer. Dann müssen wir Ryder holen. Ryder schlief tief und fest, als sein Pawpad sich meldete. Was? Hä? Ryder, hörst du uns? Zuma, was ist los? Ein Notfall mit dem Meerfellfreund. Meerfellfreund? Ja, wir haben ihn gefunden. Es gibt ihn wirklich. Zuma, hast du geträumt? Ich schwöre, ich hab nicht geträumt, weil Sky und ich, wir, siehst du? Ryder rieb sich verblüfft die Augen. Du hast einen Flossenschwanz. Und ich auch. Der Meerfellfreund hat Meerfellfreunde aus uns gemacht. Was war das? Darum rufen wir an. Wir glauben, dass der Meerfellfreund Hilfe braucht. Hä? Auch Captain Tollpatsch schreckte jetzt auf und sprang aus seiner Hängematte. Meckerndes Meerfellfreund Meeresjammern! So wie sich das anhört, stimmt was nicht mit dem Meerfellfreund. Ganz genau, Captain Tollpatsch. Wir werden nachsehen, was der Meerfellfreund hat. Das Signal an euren Hundemarken ist eingeschaltet. Also weiß ich immer, wo ihr seid. Ich gehe die anderen Hunde wecken und bin gleich bei euch. Danke, Ryder. Dann bekommst du vielleicht auch eine Flosse. Na los, tauchen wir unter. Ab ins Wasser. Ryder griff nach seinem Pawpad. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, an den Strand. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde waren sofort wieder hellwach und flitzten los. Nur Marshall nicht. Er steckte nämlich in seinem Schlafsack fest, blieb an einem Baumstamm hängen und kugelte über den Strand. Leider riss er dabei auch die anderen von den Pfoten. Sind wir heute irgendwie weniger als sonst? Ja, sind wir. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Und Captain Tollpatsch auch. Zuma und Sky haben den Meerfellfreund gefunden. Und wie es aussieht, hat er Zuma und Sky auch in Meerfellfreunde verwandelt. Cool. Sie haben's gut. Ich will auch. Du bist wasserscheu. So wie in dem Märchen. Ich wusste, der magische Meermond ist kein Märchen. Sky und Zuma sind mit ihm abgetaucht. Wir müssen rausfahren und ihnen helfen. Captain Tollpatsch, ich möchte, dass Sie mit der Tauchglocke fahren. Tollpatsch tiefer taucht. Tollpatsch tiefer taucht. Mein Rettungsruf. Und der rockt doch, oder? Geht so, Captain Tollpatsch. Ist jedenfalls witzig. Marshall und Chase, ich möchte, dass ihr bei Captain Tollpatsch mitfahrt. Marshall macht's! Das ist ein Fall für Chase. Und ich werde beweisen, dass die Geschichte vom Meerfellfreund nur erfunden ist. Ich mache aus Zumas Luftkissenboot ein U-Boot. Rubble, ich möchte, dass du mit mir kommst, falls Guy und Zuma Hilfe brauchen. Rubble ist der Retter! Und was soll ich machen? Keine Sorge, Rocky. Du musst nicht mit uns ins Wasser. Danke, Ryder. Du bleibst hier mit dem Pawpad und sagst Bescheid, wenn Sky und Zuma woanders hinschwimmen. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Blitzschnell schlüpften die Hunde in ihre Einsatzanzüge mit den Rucksäcken und Helmen. Dann rannten Ryder und Rubble zu Zumas Luftkissenboot, das auf den Wellen schaukelte, und starteten die Propeller. Ihr Ziel? Das gelbe Paddleboard, das im Wasser schwamm und im schimmernden Mondlicht auch von Weitem gut zu sehen war. Na komm, Rubble, auf geht's! Ja, die Paw Patrol kommt! Captain Tollpatsch, Marshall und Chase waren unterdessen an Bord der Flunder geklettert. Die Flunder war das Schiff des Captains, an dessen Seite die Tauchglocke hing. Ab in die Tauchglocke, Helfer auf vier Pfoten! Kaum waren alle drin, verschloss Captain Tollpatsch die Luke, betätigte einen Schalter und die Tauchglocke fiel ins Wasser. Es konnte losgehen. Ryder und Rubble hatten ihr erstes Ziel schon erreicht. Da ist Zumas Paddleboard. Hier müssen sie abgetaucht sein, um dem Meerfellfreund zu helfen. Ab ins Wasser. Ryder betätigte einen Schalter. Ein Dach schloss sich über den Köpfen der Freunde und im Nu war aus dem Luftkissenboot ein U-Boot geworden, das nun langsam unter der Wasseroberfläche verschwand. Rocky behielt von einem kleinen Schlauchboot aus alles im Blick. Ja, ich sehe Sky und Zuma auf dem Pawpad. Und das dritte Signal muss der Meerfellfreund sein. Das war auch so. Und bei ihm waren Zuma und Sky, die immer tiefer hinabtauchten. Wow! Vorbei an bunten Fischen und farbigen Unterwasserpflanzen. Eine ganz andere Welt hier unten. Bunt und wunderschön. Ein Schwarm Fische zog an ihnen vorbei, aber der Meerfellfreund beachtete sie gar nicht. Er hatte es ziemlich eilig. Wie tief können Meerfellfreunde tauchen? Bestimmt so tief sie wollen. Ja! Ja, Martin! Sky und Zuma flitzten durch das Wasser, dem Meerfellfreund hinterher, bis der plötzlich stoppte. Wow, ein versunkenes Schiff. Morsch war das Wrack und ziemlich groß. Es lag auf einem Unterwasserfelsen, neben dem ein Abgrund noch tiefer hinabführte. Aufgeregt schwamm der Meerfellfreund zum Deck und steuerte geradewegs auf eine Tür zu, die von einem dicken Mast versperrt wurde. Was ist, Meerfellfreund? Was hast du? Ein kleiner Kopf erschien hinter dem Bullauge in der Tür. Du bist eine Meermami und dein Baby ist eingeschlossen. Los, komm mit, der Mast muss da weg. Aber der Schiffsmast war viel zu schwer, so sehr sich die drei auch dagegen stemmten. Das schaffen wir nicht, der rührt sich nicht vom Fleck. Keine Angst, Meerfellmami, wir haben Freunde, die uns helfen werden. Ich suche Ryder. Das U-Boot mit Ryder und Rubble befand sich zum Glück bereits ganz in der Nähe. Da ist Sky und sie ist ein Meerfellfreund. Cool. Ryder und Rubble waren über Funk mit der Tauchglocke verbunden, sodass Marshall, Chase und der Captain alles mithören konnten. Sky und Zuma als Meerfellfreunde? Das muss ich unbedingt sehen. Ja, ich auch. Der Captain steuerte die Tauchglocke genau hinter das U-Boot und da erschien Sky auch schon draußen vor der Scheibe. Was? Ich wette, wir sehen sie nicht. Chase stand mit dem Rücken zum Fenster, aber Marshall gab ihm ein Zeichen. Jetzt kannst du nicht mehr behaupten, dass es keine Meerfellfreunde gibt. Verwundert drehte Chase sich um und staunte. Hund mit Fischflosse. Sky, du bist... Und dann fiel der kleine Polizeihund in Ohnmacht, kam aber schnell wieder zu sich. Ich schalte mal eben meinen praktischen, tollen Tauchglockenlautsprecher ein. Dann können wir Sky auch hören. Los, komm mit! Sky schwamm voraus und zeigte den anderen den Weg zu dem versunkenen Schiff. Zuma war sehr erleichtert, als er seine Freunde kommen sah. Ich bin ja so froh, Sky hat euch wirklich gefunden. Da sind wir, was ist denn passiert? Guckt mal, das Baby von der Meerfellmami ist eingesperrt und wir kriegen den Mast nicht weg. Er ist so schwer und er hat sich irgendwo verklemmt. Wir müssen den Kleinen rausholen. Wir können mit dem Greifarm versuchen, ihn von der Tür wegzuziehen. Ja, gute Idee. Der Greifarm befand sich unten am U-Boot. Gemeinsam steuerten Rubble und Ryder ihn hinüber zum Mast, bekamen ihn zu fassen, hoben ihn hoch und legten ihn ein Stück entfernt auf den Felsen. Doch durch die Erschütterung neigte sich das Wrack zur Seite. Zuma, Sky, bekommt ihr die Tür jetzt auf? Es geht nicht, sie klemmt! Als der Mast umgefallen ist, hat er die Tür beschädigt. Wieder bewegte sich das Wrack und neigte sich dem Abgrund entgegen. Es sieht so aus, als würde das Schiff abstürzen, wenn wir dem Meerfellfreund Baby nur irgendwie helfen könnten. Besorgt beugte sich Rocky oben im Schlauchboot über das Pawpad. Aber Ryder hatte schon eine Idee. Captain Tollpatsch, schaffen Sie es, die Tür mit der Tauchglocke aufzubrechen? Ich versuch's, Ryder! Sky, Zuma, sobald die Tür aufgebrochen ist, schwimmt ihr los und holt das Baby da raus. Ja klar, Ryder! Sky versuchte, der Meerfellmami Mut zu machen. Gleich ist dein Baby frei. Los, Captain Tollpatsch! Der Captain legte den Vorwärtsgang ein. Achtung, festhalten! Die Tauchglocke rammte die Tür und diese fiel sofort auseinander. Ängstlich paddelte das Baby im Inneren des Wracks auf und ab, Es verstand ja nicht, was hier vor sich ging. Sky, Zuma, los! Schon schwammen die beiden los in den Bauch des Schiffes, um das Baby so schnell wie möglich herauszuholen. Wo ist denn das Baby? Kleines Meerfellbaby! Kleines Meerfellbaby, wo bist du? Das Kleine hatte sich in der hintersten Ecke verkrochen und zitterte. Zuma, guck mal! Ich glaube, der Kleine hat Angst. Wir wollen dir doch nur helfen. Wir sind hier, um dich zu deiner Mami zu bringen. Hörst du? Dieses Geräusch kannte das Baby. Es kam aus seiner Ecke heraus und schwamm gerade auf Sky zu, als das Schiff sich erneut bewegte. Jetzt macht schon, beeilt euch! Die Freunde brauchten nicht lange zu warten. Seht nur, da kommt Sky mit dem Baby! Ja, sie sind draußen! Wir haben's geschafft! Glücklich fielen sich der Kleine und der große Meerfellfreund in die Arme. Ja, juhu! Doch Zuma war noch im Bauch des Schiffes und das neigte sich nun immer weiter dem Abgrund entgegen. Zuma! Durch die Bewegungen des Wracks konnte sich der kleine Labrador nicht mehr auf den Pfoten halten und nun blieb er auch noch unter einem dicken Balken stecken. Ich bin eingeklemmt! Und es gab noch ein weiteres Problem. Freunde, da schwimmt ein Schwarm großer Fische in eure Richtung. Oh-oh! Doch der Schwarm hatte die Freunde bereits erreicht. Walfische! Die riesigen Walfische schwammen ganz dicht an ihnen vorbei. Leider stieß einer von ihnen mit seiner Flosse gegen das Wrack und das rutschte nun ab in die Tiefe. Oh. Im Inneren des Wracks kam Zuma dadurch aber endlich frei und paddelte aufgeregt mit seinem Flossenschwanz. Und oben an der Wasseroberfläche brachte eine riesige Welle Rockys Schlauchboot fast zum Kentern. Was ist denn da unten los? Das Wrack fiel und fiel und war gerade auf dem Grund des Meeres gelandet, als das U-Boot und die Taucherglocke es auch schon erreichten. Das sieht gar nicht gut aus. Alle machten sich schreckliche Sorgen. Jetzt ist das Meerfellbaby frei, aber Zuma ist eingeschlossen. Wenn wir Zuma da nicht rauskriegen, bevor der Meermond unter und die Sonne aufgeht, verwandelt er sich wieder zurück in einen ganz normalen Hund. Wir müssen ihn retten, bevor er sich zurückverwandelt. Und wie machen wir das? Wir müssen das Schiff irgendwie auseinandernehmen. Vielleicht kann Rocky uns helfen. Der kleine Mischling war ziemlich überrascht, als plötzlich ein vertrautes Gesicht neben dem Schlauchboot auftauchte. Sky? Doch da fand er sich auch schon im Wasser wieder. Neben Sky und den Meerfellfreunden. Das Wasser ist so nass. Hallo Meerfellbaby. Das Baby berührte Rockys Nase mit seiner Nase. Goldene Punkte wirbelten auf. Und im Nu hatte auch der kleine Mischling einen Flossenschwanz. Juhu! Ich bin ein Meerfellfreund! Juhu! Wow! Rocky zögerte keine Sekunde. Zusammen tauchten sie ab. Geradewegs auf den Grund des Meeres. Oh, Ryder, sieh mal! Wow! Ist das Rocky mit einem Fischflossenschwanz? Was ist denn mit dem los? Der geht noch nicht mal in die Badewanne! Doch jetzt war erst einmal Zuma wichtig und Ryder versuchte mit dem Greifarm des U-Bootes die Türen aufzubekommen. Das wird nichts. Rocky, versuch mal die Schrauben rauszudrehen. Ja, mach ich, Ryder. Schraubenzieher. Mühelos drehte Rocky eine Schraube nach der anderen aus dem Schiffswrack heraus, bis eine Öffnung entstanden war. Zuma? Hallo, Rocky. Danke, mein Freund. Zuma war überglücklich, endlich aus dem Wrack herauszukommen und schlug mit seinem Flossenschwanz. Ja! Ja! Er ist wieder frei! Also dann, Fellfreunde, das war's. Wir tauchen auf. Gemeinsam ging es zurück an die Wasseroberfläche und dann weiter Richtung Strand. Dort kletterten die Freunde an Bord der Flunder. Bis auf Rocky, Sky und Zuma, die ja noch immer Flossenschwänze hatten. Dicht neben dem Boot schwammen die Meerfellmama und ihr Baby. Das ist ein richtig schöner Meeresgesang. Weil die Mami froh ist, dass sie ihr Baby wieder hat. Paw Patrol, ihr seid die rühmlichen Retter der Meerfellfreunde. Das haben wir alle gemeinsam geschafft. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Langsam ging der Mond unter und sein Licht wurde immer schwächer. Oh, der Mond! Ich muss Fotos von unseren fantastischen Flossenfreunden machen, bevor er verschwunden ist. Was ist denn los mit ihm? Er hat doch gesagt, er will Fotos machen. Oh, keine Flosse, ich muss den Blitz anmachen. Doch alles, was der Captain fotografierte, war wieder nur sein Daumen. Also, Chase, glaubst du jetzt an Meerfellfreunde? Meerfellfreunde? Jeder weiß, dass es sie gibt. Ganz genau. Hey, Sky, wollen wir noch einmal mit den Meerfellfreunden tauchen, bevor sie wieder verschwinden? Ja, auf jeden Fall. Na, Rocky, willst du auch mit? Oh, ja. Gemeinsam tobten sie durchs Wasser, machten Luftsprünge und Purzelbäume und genossen jeden Moment. Hörst du es auch, das Meerfellfreunde lieb, so nah und doch so fern? Es klingt so magisch wie im Traum. Kann das denn wirklich? Doch dann hieß es Abschied nehmen. Wir sehen uns beim nächsten magischen Meermond. Es hat riesen Spaß gemacht, zusammen mit euch zu tauchen. Ja, es war total cool, zusammen mit euch zu schwimmen. Was hatte der wasserscheue Rocky da eben gesagt? Was denn? Ist doch wahr. Nass werden ist gar nicht schlimm, wenn man eine Fischflosse hat. Oh! Goldene Punkte schwirrten durch die Luft und langsam ging der Mond unter. Unsere Fischflossen sind weg. So wie unsere Meerfellfreunde. Aber das bedeutet, Moment mal, ich bin im Wasser. Und Wasser ist nass. Rocky machte, dass er aus dem Wasser kam und Sky und Zuma folgten ihm. Langsam ging die Sonne auf und die Fellfreunde waren alle ziemlich müde. Das war wirklich eine lange Nacht. Oh, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Alle kuschelten sich in ihre Zelte. Nur Captain Tollpatsch nicht. Ich bleibe noch ein bisschen auf. Kann ja sein, dass sie noch mal wiederkommen. Aber Sie haben doch selbst gesagt, dass die Meerfellfreunde nur beim magischen Meermond kommen, oder? Ja, und bis es soweit ist, dauert es noch eine ganze Weile. Ich weiß, aber ich halte trotzdem die Augen offen. Man kann ja nie wissen. Den Fellfreunden fielen die Augen zu. Ihr wart heute alle sehr mutig. Und dann waren sie auch schon tief und fest eingeschlafen. Bis auf Captain Tollpatsch in seiner Hängematte. Man kann ja wirklich nie wissen, ob die Meerfellfreunde nicht doch vielleicht... Jetzt schlief auch der Captain ein. Die Meerfellfreund-Mama mit ihrem Kind, die vor ihm im Wasser ihre Luftsprünge machten, bemerkte er nicht mehr. Aber vielleicht träumte er von ihm.